1. Die Philister namen die Bundeslade Gotts in ihren Besitz und transportierten sie von Ebenezer in die Stadt Asdod. 2. Dort brachten sie die Lade in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie unmittelbar neben dessen Standbild auf. 3. Als die Bewohner von Asdod am nächsten Morgen früh am Tempel kamen, stellten sie fest, dass Dagon mit dem Gesicht nach unten vor der Bundeslade des Herrn lag, woraufhin sie die Statue wieder in ihren Platz stellten. Für am darauffolgenden Morgen lag Dagon jedoch erneut am Boden, wobei sein Kopf und seine Hand abgetrennt auf der Schwelle lagen, so dass nur noch der Rumpf übrig geblieben war. 5. Aus diesem Grund betreten die Priester Dagon soe Besucher des Tempels in Asdod bis zum heutigen Tag nicht mehr die Schwelle des Gebäudes. 6. In der Folgezeit lasti die Hand des Herrn Schwer auf den Menschen in Asdod, darsie in Schrecken versetzen sowohl die Stadt als auch das Umland mit schmerzhaften Geschwüren strafte. 7. Angesichts dieser Ereignisse erkannten die Männer von Asdod den Ernst der Lage und erklarten, dass die Bundeslade des Gottes Israels nicht lange bei ihnen bleiben dürf, da sein Zorn sie und ihren Gott Dagon hart treff. 8. Sie beriefen ein Versammlung aller Fürsten der Philister ein, über den weiteren Verbleib der Lade zu entscheiden, woraufhin beschlossen word, sie nach Gath zu verlegen. 9. Nach dem Transport der Lade brach jedoch auch in Gath ein gewaltige Panik aus, da der Herr die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Alter, mit ausbrechenden Geschwüren schlug. 10. Daraufhin schickten sie die Bundeslade nach Ikron, doch als sie dort eintraf, protestierten die Einwohner lautstark, weil sie befürchteten, dass die Anwesenheit der Lade ihren eigenen Tod und den ihres Volkes bedeuten würde. 11. Sie versammelten erneut die Fürsten der Philister und forderten die Rückgabe der Lade in ihren ursprünglichen Ort, da ein todliche Angst die Stadt erfasst hat und Gottes Hand schwer auf ihnen lastet. 12. Diogenogen, die nicht starben, litten unter qualvollen Geschwüren, so dass das Klageschrei der Stadtbewohner bis zum Himmel aufstieg.